Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, vor kurzem haben wir uns in der Sendung 261 mit linkem Antisemitismus in subkulturellen Milieus beschäftigt. Die Grundlage der Sendung war ein Beitrag des Autors Jan Riebe aus dem Buch Judenhass Underground. Wenn Sie diese und weitere Radio-Features noch einmal hören und weitere Informationen zu unseren Aktivitäten lesen wollen, besuchen Sie unsere Website 17grad.net. Die heutige Sendung basiert ebenfalls auf einem Beitrag aus diesem Buch, das im Hendrich und Hendrich Verlag erschienen ist. Der Herausgeber des lesenswerten Sammelbandes, Stefan Lauer, beschäftigt sich darin mit queeren Communities und den auch dort vorhandenen antisemitischen Strömungen und Gedankenwelten. Das Buch erschien vor dem 7. Oktober 23, gibt aber einen ernüchternden und manchmal erschütternden Einblick in Subkulturen und Bewegungen, die sich selbst als emanzipatorisch wahrnehmen. Die heutige Sendung basiert auf diesem Beitrag. Did I forget to mention that I'm coming for you, nigga? Place to run, but you weren't, you feel that? There's sweet bitches in the back, in the front. Even when you're fast asleep, I'd be running on your mind. But to me, you're just a beat. I don't give a fuck about you, no. But I really keep on fucking till I back all of you, no. I don't give a fuck about you, no. But I really keep on fucking till I back all of you, niggas. I forget to say that you don't get to fuck for free. You can fuck with other bitches, but you still run back to me. I got the soul to strain, pussy, I'm collecting triple P. I want your mind and your body when I'm where it's up to me. Let me explain real quick. Is it no face? But I finna catch a case. The fuck is dead? Did I start? I guess I used to dealing with a real nigga. You're about to slang it down. Tell me now, you don't wanna tell me how. I don't give a fuck about you, no. But I really keep on fucking till I back all of you, no. I don't give a fuck about you, no. But I really keep on fucking till I back all of you, niggas. I forget to say that you don't get to fuck for free. You can fuck with other bitches, but you still run back to me. I got the soul to strain, pussy, I'm collecting triple V. I want your mind and your body when I'm where it's up to me. No Pride in Apartheid, heißt es auf Transparenten und in Demosprechchören bei der ersten Berliner Internationalist Queer Pride im Juli 2021. Das Feindbild? Israel. Mehr als 3000 Personen nehmen an der Demonstration teil. Zum Demo-Bündnis gehören neben Berlin Against Pinkwashing auch Migrantifa, Palästina spricht und der Berliner Ableger der BDS-Bewegung. JournalistInnen werden als Zionistenpresse beschimpft und körperlich angegriffen. Nach der Demo veröffentlichen Accounts aus dem Umfeld der OrganisatorInnen auf Twitter Porträtaufnahmen von MedienvertreterInnen und fordern Konsequenzen für die, Zitat, mutmaßlicherweise antideutschen, schrägstrich rechten Personen, die TeilnehmerInnen der internationalistischen Queer Pride Demo abgefilmt haben. Nach Medienberichten wird der Tweet wieder gelöscht. 2022, ein Jahr später, ist die Atmosphäre eine andere. Das Spektrum ist größer geworden. Israel ist zwar immer noch Thema, aber auch antirassistische und queere Gruppierungen, die sich in der Regel nicht zum Nahostkonflikt oder BDS äußern, haben eigene Blöcke im Demozug. Die internationale queere Partyszene der Stadt unterstützt das Event im Telegram-Kanal der schwulen Partyreihe Cocktail d'Amour, wird zur Teilnahme aufgerufen. 10.000 Menschen gehen auf die Straße. Wieder steht Berlin Against Pinkwashing an erster Stelle der VeranstalterInnen. Auf Instagram stellen sich die einzelnen Blöcke der Demo vor und laden zur Teilnahme ein. So etwa der palästinensische Flinter-Block, gebildet von Palästina spricht, BDS Berlin und einem Kollektiv unabhängiger palästinensischer Queers und FeministInnen. Es sind wie immer die gleichen vermeintlichen Argumente. Pinkwashing des, wie Sie es nennen, siedlerkolonialistischen Projekts, Landraub und kulturelle Aneignung. Das Wort Israel steht in Anführungszeichen. Die Demonstration ist ein Coup für die israelfeindliche Szene. Noch nie sind in Deutschland so viele Menschen hinter den Bannern und Botschaften der BDS-Kampagne marschiert. Es ist eine bemerkenswerte Entwicklung, auch mit Blick auf die vorherigen alternativen Prides der Hauptstadt. Denn während dort Antizionismus und Israelfeindschaft immer wieder zum Vorschein kamen, gab es doch auch Gegenwehr. Einzelne Gruppen und Teilnehmende distanzierten sich glaubhaft. Am Ende waren die antisemitischen Ausfälle sogar der Grund für das Aus der früheren alternativen Prides. Das hatte sich geändert. Die BDS-Bewegung und Antizionismus sind normalisiert. Sie gehören wie selbstverständlich dazu. Offenbar hat niemand mehr etwas am queeren Judenhass auszusetzen. He's so cute, I want him and I want him too. I like him too. He my man, he my boo, he my type. He's so cute, I want him and I want him too. Hop in the whip, hop in the truck, I do whatever the fuck that I want. I'm not a hoe, I'm not a slut. I like the fuck and I sure like the suck. I am that bold, freezy like ice. I'm not a wife, so talk to me nice. You ain't my type, I don't like you. You a broke boy, look at your shoes. I am the player and I am the pimp. All of them boys making the trick. All of them boys, they on my shit. But all of them boys, they make me sick. I do not see you taming me. Less than they're entertaining me. They just tryna put play with me. Play with me, you gon' pay the fee. I like him too. He my man, he my boo. He my type, he so cute. I want him and I want him too. I like him too. He my man, he my boo. He my type, he so cute. I want him and I want him too. Dibbling this and dibbling that. Get on his head like I am a brat. Play with his balls when he up the bat. Make daddy real proud like I'm Kyla Pratt. I'm taking a shower, he making the bed. When I leave the city, I leave him on red. Go get the next, like I get the bread. He coming with questions, I call him the feds. He let me plead the fifth, cause he know this box a gift. Eating breakfast, not a tip. When I curve him, he gets stiff. I go beast mode, boy like free throw. Game like Chico, pounds like Kilo. I like him too. He my man, he my boo, he my type. He's so cute, I want him and I want him too. I like him too. He my man, he my boo, he my type. He's so cute, I want him and I want him too. I do not see you taming me. Less than they're entertaining me. They just tryna put play with me. Play with me, you gon' pay the fee. Im August 2022 findet das queere Hohl Festival in der Nähe von Dessau statt. Seit 2017 organisieren mehrere Berliner Partykollektive ein Wochenende, bei dem sexuelle Vielfalt und queere Utopie im Mittelpunkt stehen sollen. Dabei sind zum Beispiel die Gruppen Buttons, Room for Resistance, Cocktail d'Amore und Lecken. Insgesamt finden im Verlauf des Festivals 4 Talks statt. Es geht um sexuelle Gesundheit, Klimagerechtigkeit und die LGBTQ-Bewegung. Der 4. Talk dreht sich nicht etwa um einen der 69 Staaten, in denen auch 2022 Homosexualität noch unter Strafe steht, oder um die mindestens 11 Länder, in denen Schwulen die Todesstrafe droht. Es geht nicht um Uganda, wo in Magazinen Homosexuelle geoutet werden und dazu aufgerufen wird, sie zu ermorden. Nicht um den Iran, wo seit der Islamischen Revolution 1979 mehr als 4000 schwule Männer an Baukränen erhängt wurden. Es geht um Israel. Schon wieder. Free Palestine as a Queer Issue heißt der Talk. Auf der Bühne sitzen zwei queere palästinensische AktivistInnen aus Ramallah und Haifa, dazu ein schwuler US-amerikanischer jüdischer Autor, der in Berlin lebt. Es ist bedrückend, was die beiden AktivistInnen aus ihrem Alltag und ihrer Arbeit in den besetzten Gebieten und der arabischen Community in Israel berichten. Es geht um patriarchale Kultur, um Diskriminierungen und um den Rassismus, der ihnen aus der israelischen Mehrheitsgesellschaft entgegenschlägt. Doch dabei bleibt es nicht. Israel töte jeden Tag Kinder und Babys, heißt es etwa. Das ist nicht nur schlichtweg falsch, sondern die Behauptung ist zugleich die antijudaistische Ritualmordlegende in neuer Form, die seit Jahrhunderten Jüdinnen und Juden unterstellt, nichtjüdische Kinder zu entführen und zu töten, um ihr Blut zu trinken. Der US-amerikanische Autor behauptet währenddessen, dass antizionistische jüdische Stimmen in Deutschland zum Schweigen gebracht würden. Ähnliche Argumente gibt es auch in anderen Szenen. Sie sind auf der Documenta zu hören oder von antirassistischen Organisationen, die keine Berührungsängste mit AntisemitInnen haben. Dabei ist unklar, wie repräsentiert oder unterrepräsentiert diese Stimmen in der Realität sind. Unterstellt wird jedoch immer auch, dass Jüdinnen und Juden, die sich prozionistisch äußern oder auf dem Existenzrecht des jüdischen Staates bestehen, Teil einer ominösen rechtspopulistischen bis rechtsextremen Bewegung seien, die sich mindestens pro Netanjahu positioniert oder sogar die rechtsextremen Teile der Siedler in den Bewegungen unterstützt. Mit der Realität hat auch das wenig zu tun. Die Aktivistin aus Haifa berichtet schließlich über einen palästinensischen Pride March in der Küstenstadt, den sie mitorganisiert hat. Es ist eine Geschichte mit Widersprüchen. Der Fakt, dass die AktivistInnen und die Community die Demonstration durchführen konnten, ist für sie ein Beispiel von Pinkwashing, also der angeblichen Strategie Israels, durch Liberalität gegenüber der LGBTQ-Community von der Unterdrückung der PalästinenserInnen abzulenken. Sie berichtet darüber, dass israelische PolizistInnen den Marsch begleiteten und über die Bedrohung, die von dieser Präsenz ausgegangen sei. Worüber sie nicht spricht, dass jüdische Israelis in der queeren Community Haifas nicht willkommen sind. Die arabisch dominierten LGBTQ-Organisationen der Stadt lehnen eine Zusammenarbeit mit dem israelischen Staat oder mit jüdischen queeren Organisationen kategorisch ab. Das bekräftigen auch die AktivistInnen auf der Bühne beim Hole Festival. Dass diese Ablehnung auch in Teilen der queeren arabischen Community vor Ort kritisch betrachtet wird, darüber wiederum fällt kein Wort. Mohammed Zoabi, ein Autor, der sich selbst als zionistischer arabischer Aktivist bezeichnet, sagte der Zeitung Haaretz, Zitat: "Meiner Meinung nach ist es heuchlerisch, dass AraberInnen es ablehnen, mit israelischen Organisationen zusammenzuarbeiten oder sie sogar boykottieren. Wir leben in einer komplexen Realität und ich kann die Gründe dafür verstehen, aber im Großen und Ganzen schadet es unserem Kampf." Zitat Ende. Shrimp on my dinner plate. I'm eating good and I'm living great. never run out. Yes, I'm feeling my beat, and no, I don't need your help. Driving all on a curb, cause we need a new route. And you ain't gotta see it for me, see it all for myself. I mean what I say, please take it the wrong way. Cause I could run the blitz on any given Sunday. Steaming, well it beaming. All this money I be cleaning, got my diamonds gleaming, so I ain't pleading. Top down on the freeway, feeling good and I'm feeling great. Steak and shrimp on my dinner plate. I'm eating good and I'm living great. Just to kill when I'm stepping out. Looking good and I'm feeling great. $1 million smile resting on my face. I'm looking good and I'm feeling great. Berlin ist auch die queere Hauptstadt Deutschlands. Nirgendwo im Land ist die Szene so groß wie hier, weder in München noch in Hamburg oder gar Köln. Das bedeutet auch, dass sie eine Avantgarde-Funktion in der Republik hat. Könnte also die Israel-Feindschaft, die sich auf den queeren Dancefloors der Stadt, aber auch bei alternativen Prides immer wieder Bahn bricht, Vorbildfunktion entwickeln? Eigentlich sieht es nicht so aus. An keinem anderen Ort in Deutschland gibt es überhaupt einen alternativen Pride March und noch viel weniger einen, auf dem der sogenannte Nahostkonflikt oder BDS ein Thema ist. Allein in der Hauptstadt wird die Auseinandersetzung schon seit Jahren immer wieder erbittert geführt. Ein Grund dafür ist sicherlich die Internationalität der Berliner Szene, die nirgends im Rest des Landes so ausgeprägt ist. Denn nicht nur Queers aus ganz Deutschland, sondern aus aller Welt zieht es in die Hauptstadt. Einerseits wegen des ausschweifenden Nachtlebens, aber auch um ihre Sexualitäten und Gender-Identitäten leben zu können. BDS und Israel-Feindschaft sind selbstverständlicher Teil von vielen progressiven Gruppen und Szenen geworden, die sich auf die Seite der Unterdrückten stellen wollen. Ein unterkomplexes und vereinfachtes Narrativ, aber eines mit großem Einfluss in einer international dominierten Szene. Nicht zuletzt sprechen sich internationale Ikonen der LGBTQ-Bewegung für BDS aus. Die Philosophin Judith Butler etwa, die das Denken über Sexualität und Geschlecht revolutioniert hat, unterstützt die Bewegung schon seit Jahren. What? Das Antisemitismusproblem der queeren Hauptstadtszene ist keineswegs neu. Zwischen 1998 und 2016 fand in Berlin ein alternativer Pride March unter verschiedenen Namen in Abgrenzung zum großen CSD statt. Die legendären Ausschreitungen vor der New Yorker Szene-Kneipe Stonewall Inn im Jahr 1969 sind ein Gründungsmythos der globalen queeren Bewegung. An vielen Orten der Welt finden in Erinnerung an den Widerstand von schwulen Männern und Transpersonen gegen Polizeigewalt und Willkür jedes Jahr Demonstrationen statt. Sie heißen Pride oder Christopher Street Day, benannt nach der Straße, in der die Kneipe lag. Schon 1997 kommt es in Berlin zum Eklat. Es ist nun einmal so, dass dort, wo Müll ist, Ratten sind und dass dort, wo Verwahrlosung herrscht, Gesindel ist. Das muss in der Stadt beseitigt werden, verlautbart Klaus-Rüdiger Landowski, der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende, in einer Rede im Berliner Abgeordnetenhaus. Als Reaktion gründet sich der Herz-mit-Hirn-Block der Quirulanten, der zusammen mit dem Kreuzberger Club SO36, dem Schwulenreferat der Freien Universität und einer Gruppe der damaligen PDS am Ende der CSD-Parade läuft. Auf dem Wagen ist eine große Ratte zu sehen, neben einer Badewanne voller Schlamm. Der genaue Ablauf der Geschehnisse ist im Nachhinein nicht mehr rekonstruierbar. Schlamm wird womöglich auf parkende Autos geworfen. Andere Quellen berichten, dass ein CSD-Teilnehmer in SS-Uniform, der einen Mann in KZ-Häftlingskleidung an einer Leine führt, aus dem Block heraus angegriffen wird. So oder so offenbar unerträgliche Übergriffe in den Augen der OrganisatorInnen der queeren Demonstration. Ohne den Block darüber in Kenntnis zu setzen, meldet das Organisationsteam diesen hinteren Teil des CSD kurzerhand ab. Eine Polizeihundertschaft soll den Ausschluss des gesamten Blocks durchsetzen. Es kommt zu Auseinandersetzungen. Im Folgejahr findet als Reaktion zum ersten Mal der transgeniale CSD statt. Being good, I'm a bad bitch. I'm sick of motherfuckers trying to tell me how to live. Whack hoes hate under my pictures on the gram. Bitch, you better hope I never run across your man. In the mall with him, I'ma have a ball with him. Somebody call Rihanna, I'ma buy some draws with him. He fucking with the staying cause he in the wild women. Put them legs on his head, now he love tall women. You'll never catch me calling these niggas daddy. I ain't lying by my nut just to make a nigga happy. Lifestyle when a nigga can't fit a magnum. It never happened if the dick wasn't snapping. I'm a hot girl, I do hot shit. Spinning income on my outfit. I don't text quick, cause I ain't thirsty. These bitches mad, they wanna hurt me. I'm a hot girl, I do hot shit. Spinning income on my outfit. I don't text quick, cause I ain't thirsty. These bitches mad, they wanna hurt me. Any rumor about me, let me dead it. I'm an open book and your man probably read it. Look at my EP and these hoes still pathetic. Real bitches back when I check my protect. Yeah, he call me patty cake cause the way that ass shake. I'ma make him eat me out while I'm watching anime. Pussy like a wild fox looking for a Sasuke. One night with him, make him lose it like a prom date. Two watches, yeah, call me two timing. Skin like gold and my teeth like diamonds. Hot girl chain, Elliot got me shining. They tried to knock me off, but a bitch still grinding. I'm a hot girl, I do hot shit. Spinach income on my outfit. I don't text quick, cause I ain't thirsty. These bitches mad, they wanna hurt me. I'm a hot girl, I do hot shit. Spinach income on my outfit. I don't text quick, cause I ain't thirsty. These bitches mad, they wanna hurt me. I'm a rich nigga magnet, pretty with a fatty. 30-inch weave with the long eyelashes. bitches. Yes, I got a man. If I don't, like who asking? I don't stand outside cause I'm too outstanding. Cause the girls in the hood are always hard. Ever since 16, I've been having a job. Knowing nothing in life, but I gotta get rich. You could check the throwback pics up in that bitch. I'm a hot girl. I do hot shit. Spend this income on my outfit. I don't text quick cause I ain't thirsty. These bitches mad mad. They wanna hurt me. I'm a hot girl. I do hot shit. Spend this income on my outfit. I don't text quick cause I ain't thirsty. These bitches mad mad. They wanna hurt me. In der 18-jährigen Geschichte der beschriebenen Demonstration kommt es immer wieder zu antisemitischen Ausfällen. 2003 will sich eine Gruppe namens Queer for Israel mitsamt Fahne an der Demo beteiligen und wird vom Lautsprecherwagen aus aufgefordert, die, wörtlich, Scheißfahne wegzupacken. Das Verbot von Nationalsymbolen wird allerdings nicht immer so streng genommen. 2015 marschiert der alternative Pride March, diesmal unter dem Namen Kreuzberger CSD, unter einer am Zentrum Kreuzberg gehissten Regenbogenflagge, die mit der Palästina-Flagge verknotet ist, vorbei. Diese Flagge muss nicht eingepackt werden, sondern wird stattdessen von den Teilnehmenden bejubelt. Das Motto damals, keine pinke Camouflage, ist kein Zufall, denn Berlin Against Pinkwashing ist nicht zum ersten Mal Teil des Organisationsteams. Vorfälle rund um diese Gruppe führen schließlich auch zum endgültigen Ende des alternativen CSD. 2016 ist dabei ein Kipppunkt. Berlin Against Pinkwashing ruft von der Bühne der Abschlusskundgebung, die Veranstaltung heißt diesmal X-CSD, zur BDS-Unterstützung auf. Die Rede, gehalten von Belal Awad, ist ein Paradebeispiel für den 3D-Test Nathan Scharanskis. Dämonisierung, Delegitimierung und Doppelstandards. Gespickt mit Halbwahrheiten, Vermutungen und schlichter Desinformation. Die Opfer der israelischen Raketenangriffe auf Gaza im Sommer 2014 seien Schwule, Lesben, Trans und andere Queers gewesen. Was wirklich geschah? Nach der Entführung und Ermordung dreier israelischer Teenager nahmen israelische Streitkräfte damals hunderte Hamas-UnterstützerInnen in den besetzten Gebieten fest. Die Terrororganisation reagierte mit Raketen aus Gaza, was wiederum Israel veranlasste, den Küstenstreifen mit Raketen zu beschießen. Awads nächster Vorwurf. Der israelische Staat präsentiere sich als gay-friendly, tue aber nichts, um Queers in den besetzten Gebieten zu schützen. Dass die palästinensische Autonomiebehörde für die Zivilbevölkerung in der Westbank verantwortlich ist und israelische NGOs queere PalästinenserInnen dort unterstützen, übergeht er dabei. Awad suggeriert auch, SexarbeiterInnen würden ausschließlich in Israel Opfer sexualisierter Gewalt. Die Rede ist ein Meisterstück in Sachen Desinformation und Propaganda. Hauptsache gegen Israel. Und ein Blick auf Awads Vita zeigt, dass er Übung hat. Von 2013 bis 2016, also auch noch zu der Zeit, als Awad für Berlin Against Pinkwashing aktiv ist, arbeitet der Journalist als Senior Intake Editor ausgerechnet für Ruptly, die Auslandsnachrichtenagentur des Kreml-Propagandaorgans Russia Today. Direkt nach seiner Rede treten VertreterInnen des Radical Queer Wagenplatz-Kanal auf die Bühne und unterstreichen ihre, wörtlich, hundertprozentige Solidarität nicht nur mit Pinkwashing Berlin, auch mit BDS. Zitat Ende. First you get the money, then you get the power, respect. Come last. Oh my god, Ronnie. Ay. Open up the safe, bitches got a lot to say. Pussy in your face, had to put you in your place. Seven letters on the plate, fuck you when I break. I got cars, I got bags, I got real estate. foreplay. I ain't come to play. I got big fish money, he gon' bite the bait. Yeah. Can you drop it down, make that ass talk to me? Keep that energy, gone up the Hennessy. Ass. I need my bag quickly. Separate 6 degrees, bitches think they know me. Sex pistol, sip vicious with you when it's horny. Hit me on my cash app, check it in the morning. Cash. In this bitch shining, dressed in designer. She could get grimy, and it's perfect timing. Gym with the tonic, Bella Hadid, homie could get it. Ass. Cash. Cash. Ass. Bags. Bag. Ass rules everything around me. Deep in that pussy, yeah, I'm drowning. A shark in the water, how you found me? Best gift from round me. I'm a dog. I go hunting like a bounty. Yeah, make my own rules. Tattoos on her ass, she do night school. Welcome to the Players Club, Ice Cube. Diamonds might make the news. Bitch, that's Photoshop, like rappers with the auto-tune. Cash. Your checks is not approved. RM52 and the skull waterproof. Niggas talk a lot of booth today outside the booth. My niggas like Golden State inbound, pull up and shoot. Cash. Swish. Cash. Die weiteren Geschehnisse im Verlauf der Demonstration 2016 sind ein Sinnbild für die merkwürdige Obsession von Teilen der queeren Community in Bezug auf den jüdischen Staat. Die Regierung spricht von einer sogenannten Geflüchtetenkrise, aber sie sind nicht das Problem. Die Probleme sind die Besatzung Palästinas, das Massaker in Kurdistan und viele unzählige Massaker, heißt es von den queeren Hausbesetzerinnen. Es gibt Buhrufe aus dem Publikum. Jemand wirft einen Pappbecher auf die Bühne und plötzlich ist das Massaker in Kurdistan und der Rest gar nicht mehr so wichtig. Die Person auf der Bühne setzt neu an. O-Ton. Das Problem sind die Massaker, die Besetzung in Palästina. Ich sag's nochmal, die Besetzung von Palästina ist das Problem. Sprechchöre werden laut. Free, free Palestine schallt es über den Kreuzberger Oranienplatz. Aber die Rede ist noch nicht zu Ende. Pinkwashing, Homonationalismus, Besetzung, Siedlerkolonialismus werden angeprangert. Alles Buzzwords der BDS-Blase. Latkes Berlin, eine jüdische querfeministische Gruppe, veröffentlicht 2018 einen Text, in dem eine Aktivistin ihre Reaktion auf die Redebeiträge 2 Jahre zuvor beschreibt. Zitat: Normalerweise versuche ich wegzuhören, mich abzulenken, außer Reichweite der Lautsprecher zu stehen. Eine seit Jahren auf dem Kreuzberger CSD notwendige Praxis. Doch dieses Mal funktioniert sie nicht mehr. Ich sitze heulend in einem Hauseingang, weil ich deutlich die Botschaft höre. Als queere Jüdin bin ich hier nicht erwünscht. Zumindest nicht, wenn ich mich nicht antizionistisch positioniere. Zitat Ende. Monate später erscheint ein Statement von einem Teil des X-CSD-Orga-Teams, das die Redebeiträge als eindeutig antisemitisch benennt. Das alles ist gut und könnte optimistisch stimmen, wenn dieses Statement und auch die gescheiterte Nachbereitung des Gesamtteams in der Szeneöffentlichkeit nicht fast unbeachtet und unbesprochen geblieben wäre, bemerkt Latkes Berlin zutreffend. In den Folgejahren findet sich das Organisationsteam nicht mehr in der alten Konstellation zusammen. Der Kreuzberger CSD in seiner ursprünglichen Form ist Geschichte. What? What? What? What? seasons. I go red hot like a demon. I go ghost for no damn reason. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. Reason, season, I'm spicy. How to touch you, much too pricey. Heathen, I'm in your psyche. You don't know no one else like me. Whoa. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. I know you think about me in the shower. Porn up in your browser. Fantasize about the pussy power. Think about me with your hand on your trousers. I'm sweet, then I'm sour. I'm Big Boss Bowser. I know you salivating over me, sir. Nipples through the t-shirt. Told your mommy that you're bringing home a keeper. Knees are getting weaker when you hear me through the speaker. Big wood, cut him off cedar. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. I go red hot like a demon. I go ghost for no damn reason. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. I go red hot like a demon. I go ghost for no damn reason. Stupid boy think that I need him. Stupid, stupid, stupid, dumb, you goofy, goofy. This pussy juicy, juicy. Oh, yummy, wanna do me, huh? Nah, boy, you can never, cause you're not clever enough. And I got several of dummies that wanna get on me. I don't want you and I don't want your homie. Cause both of y'all are suckers, y'all some dumb dumbs. I could play you straight about your brand new plate. You got crumb crumbs. I don't really need a man, but sometimes I want one though. So I keep Peter Pans on me, I got young hundos. Young money, get it. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. I go red hot like a demon. I go ghost for no damn reason. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. I go red hot like a demon. I go ghost for no damn reason. Stupid boy think that I need him. Nothing about you is attractive to me now. Blocking you, avoiding you actively right now. I don't need the dick, I need magic, I need money. Puppy wanna lick, saw me sticky just like honey. Der Antisemitismus in der queeren Community ist symptomatisch für Antisemitismus in der Linken im Allgemeinen. Die Schlagwörter des Antiimperialismus und der postkolonialen Theorien gehören auch zum Vokabular in queeren Räumen. Hinzu kommt, dass BDS gezielt versucht, in queeren Bewegungen Fuß zu fassen, um sie thematisch zu kapern. Auch eine vereinfachte Gleichsetzung von Queers und PalästinenserInnen wird imaginiert. Beide Underdogs, die Diskriminierung erleben und gegen Unterdrückung kämpfen. Und beide von der Norm abweichende Identitäten, so die queere Vorstellung. Man stilisiert sich als Verbündete der PalästinenserInnen im Kampf für Emanzipation, trotz aller Unterschiede und Widersprüche. Der Homonationalismus, der von der Kreuzberger Bühne aus angeprangert wird, ist ein Konzept der US-amerikanischen Geschlechterforscherin Jaspir Puar aus dem Jahr 2007. Puar beschreibt damit eine Form von Doppelstandards. Demnach nutzten westliche Staaten Homofeindlichkeit als Rechtfertigung für Rassismus und Muslimfeindlichkeit. Indem sie MigrantInnen oder MuslimInnen Ablehnung oder Hass gegenüber LGBTQ-Menschen attestieren, lenkten sie von ihren eigenen Verfehlungen ab. Muslimische Homofeindlichkeit werde genutzt, um Migration zu begrenzen. Gleichzeitig schreibe sich der Westen LGBTQ-Freundlichkeit auf die Fahnen, lebe aber Toleranz und Akzeptanz in der Realität gar nicht. Gleichstellung und Gleichwertigkeit würden demnach in ein heteronormatives Korsett gepresst, also zum Beispiel in die Ehe für alle, die heterosexuelle Konzepte nachahme und LGBTQ-Beziehungen nicht abbilde und dadurch zum reinen Symbol werde. Einige der Punkte des Konzepts des sogenannten Homonationalismus scheinen nachvollziehbar. So ist es durchaus fragwürdig, wenn muslimischen MigrantInnen in Deutschland Homofeindlichkeit vorgeworfen wird, gleichzeitig aber zum Beispiel die Opfer des § 175, der Homosexualität bis 1994 unter Strafe stellte, nie wirklich entschädigt wurden. Oder eine Aufarbeitung der homofeindlichen Gesetzgebung erst erfolgte, nachdem viele der Leidtragenden schon lange tot waren. Aber dann schießt die Theorie auch weit über das Ziel hinaus und benutzt bizarre Instrumentalisierungen. Zum Beispiel die Attacke auf den LGBTQ-Club Pulse in Orlando 2016. Der Anschlag gilt als die schlimmste Terrorattacke gegen die LGBTQ-Community in den USA und als tödlichster Anschlag seit dem 11. September 2001. 49 Menschen wurden ermordet und 53 verwundet. Der Täter bekannte sich zum sogenannten Islamischen Staat. Die Schwere der Tat zu benennen und einzuordnen, sei von Homonationalismus-VertreterInnen rassistisch, weil dadurch Gewalt, die von den USA ausgeht oder historisch ausgegangen ist, ignoriert werde. Zitat: Das Shooting in Pulse als schlimmstes Shooting in der amerikanischen Geschichte zu beschreiben, verdeckt staatliche Gewalt, dient dem Image des Staates und minimiert die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung und ethnischer Minderheiten oder macht sie unsichtbar, schreibt etwa Queertheoretikerin Gaetano Venezia III. Noch weiter geht Jaspir Puar, die Sexual Deviance, also sexuelle Abweichung, mit Terrorismus gleichsetzt. Sowohl TerroristInnen als auch die LGBTQ-Community würden von der Gesellschaft als das andere begriffen. Indem sich sexuelle Minderheiten aber zum Staat und zum Westen bekennen, hätten sie eine Chance auf Akzeptanz. Die Theorie über Homonationalismus macht es damit unmöglich, real existierende Homofeindlichkeit unter MuslimInnen oder in muslimischen Ländern zu kritisieren. Egal wie abstrakt dieses Konzept auf den ersten Blick erscheinen mag, mit Blick auf Israel wird es konkret. Berlin Against Pinkwashing trägt es schon im Namen. Pinkwashing transportiert das Konzept Homonationalismus aus dem akademischen Elfenbeinturm in die queere Community. Look, I love my butt. Lean forward when I walk, can't stand up. Man, I worship me like the nigga King Tut. See me from behind, it's like a fireman's truck. To have this butt, it's just my luck. How I get my jeans and I never get stuck. How I get my jeans on without ripping the crotch. I'll be jumping up and down just so I can pull them up. Listen, did I mention? Ah, so fat, it's like a tank engine. And I ain't even put none of them implants in. It's all natural, this is everlasting. You would think I had an extra limb. The way it drags behind me like it was another thing. And when I'm in the water, I just use it as a fin. Cause it keeps me afloat, I ain't even gotta swim. I love my butt, I love my butt, I love my butt. I love my butt, I love my butt. Do you love your butt? I love my butt, I love my butt, I love my butt. I love my butt, I love my butt. Do you love your butt? When I'm on road, I strut like a model. Some call me coke, cause I'm shaped like the bottle. I got enough butt to make the whole world wobble. Jelly on a plate, wibble wabble wobble. I make them wanna squabble when I'm walking down the street. Make them have a riot all because of my physique. No vegetarian, I got a lot of meat. And when I walk around, it's like it's got its own beat. Ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. If you ain't got a butt, I think I took them up, down, up, down. Ba-dum, ba-dum. I've never been a twiggy like kokum, kokum. Jamaican niggas ask me, girl, are you fat so? Look on me cause a roadblock, no. Nuff man want me cause my body look hot so. Me bring the static so the whole I want no shock, no. Me love the way me fat so. I love my butt, I love my butt, I love my butt. I love my butt, I love my butt. Do you love your butt? I love my butt, I love my butt, I love my butt. Break it. If you ain't got no butt, shake it, bend over, shake it like you really wanna break it. like you really wanna break it. If you ain't got no bar, shake it, bend over. Shake it like you got it and you made it. Break it. I love my butt, I love my butt, I love my butt. I love my butt, I love my butt. Do you love your butt? I love my butt, I love my butt, I love my butt. I love my butt, I love my butt. Do you love your butt? Israel gilt als liberales Land. Tel Aviv hat eine große LGBTQ-Szene. Eine gleichgeschlechtliche, generell eine zivile Ehe zu schließen, ist im jüdischen Staat zwar nicht möglich, Ehen, die in anderen Ländern geschlossen wurden, werden aber anerkannt. Außerdem gibt es eingetragene Lebenspartnerschaften. Gleichgeschlechtliche Paare dürfen Kinder adoptieren und LGBTQ-Personen können offen in der Armee dienen. Dabei gibt es auch Schattenseiten. Etwa lehnen große Teile der ultraorthodoxen Community queere Menschen ab, genauso wie viele arabische Israelis. Besonders gegen die Parade in Jerusalem gibt es immer wieder massive Proteste, die von RepräsentantInnen aller in Jerusalem vertretenen Religionen unterstützt werden. Wie etwa 2006, als die sogenannte Bestienparade als Gegendemonstration zum Pride organisiert wurde. Nationalreligiöse und ultraorthodoxe Homofeinde trieben Ziegen und Esel entlang der Pride-Route. Muslimische Kleriker und Aktivistinnen der palästinensischen Fatah nannten den Pride-March ein moralisches Massaker und Krebsgeschwür. 2005 griff ein ultraorthodoxer Jude die Pride-Parade in Jerusalem an und verletzte 3 Menschen mit einem Messer. Der Täter saß 10 Jahre im Gefängnis, wurde 3 Wochen vor der Pride 2015 entlassen und griff erneut die Demonstration an. Dabei verletzte er 6 Teilnehmende mit einem Messer und tötete eine 16-Jährige. Der Aufschrei in der israelischen Presselandschaft war groß. Selbst Mitglieder der ultraorthodoxen Haredim und nationalreligiöse Siedler verurteilten den Mord, zumindest öffentlich. Der Täter wurde zu 31 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach den Wahlen im November 2022 bildete Benjamin Netanyahus Likud-Partei zusammen mit dem Rechtsaußenwahlbündnis Religiöser Zionismus die Regierung. Vorsitzender der gleichnamigen Partei ist Bezalel Smotrich, seit Dezember 2022 Finanzminister, einer der Organisatoren der homofeindlichen Bestienparade von 2006 und laut Selbstauskunft stolzer Homophober. 2015 bezeichnete er die Jerusalem Pride als abartige Veranstaltung. Smotrich fordert unter anderem, dass ÄrztInnen die Behandlung von LGBTQ-PatientInnen aus religiösen Gründen ablehnen dürfen. Shut shit down. Throw your hands. like nah. Ask me if I'll take you to the crib like nah. Ask me if I'll take you to the crib, to and the crib. I be like nah, nah, nah. I be like nah, nah, nah. I be like nah, nah, nah. I be like nah, I be like nah. I be like nah, nah, nah. I be like nah, nah, nah. I be like nah, nah, nah. I be like nah, I be like nah. I'll be like, oh, I don't want you, you better sit down. Down, down. Oh, I don't want you, ain't fucking around. Round, round. Mobbing with my girls, we shut shit down. Down, down. Throw your hands up high as you bow down. Down, down. Ask me for my number like nah, nah. Ask me if I'll call you right back like nah. Ask me if I'll take you to the crib like nah. Ask me if I'll take you to the crib, to and the crib. I be like nah, nah, nah. I be like nah, nah, nah. I be like nah, nah, nah. I be like nah, I be like nah, I be like nah. Zur aktuellen israelischen Regierung gehört als Minister für die nationale Sicherheit auch der rechtsradikale Scharfmacher Itamar Ben-Gvir, ebenfalls Mitorganisator der Bestienparade. Auch Avi Maoz und seine kleine Anti-LGBTQ-Partei Noam sind Teil der Koalition. Würde Israel also tatsächlich den hinterlistigen Plan des Pinkwashing verfolgen, dann wäre das Land damit nicht sonderlich erfolgreich. Die aktuelle Situation ändert aber nichts an der Tatsache, dass LGBTQ-Rechte im Land gesetzlich verankert sind und gesellschaftlich mitgetragen werden. Israel bleibt trotz dieser Widerstände der einzige Staat in der Region, in dem die queere Community praktisch angstfrei und gleichberechtigt leben kann. Und ungeachtet der aktuellen Regierung gibt es auch weiterhin Fortschritt. Amir Ohana von Netanjahus Likud-Partei ist der erste offen schwule Knesset-Sprecher des Landes. Israel-Kritikerinnen gilt jede Errungenschaft der queeren Szene vor Ort als Pinkwashing. Der Begriff wurde von der queeren amerikanischen Autorin und Aktivistin Sarah Schulman 2011 in einem vielbeachteten Meinungsbeitrag in der New York Times popularisiert. Laut Schulman sei Pinkwashing, Zitat, eine bewusste Strategie, die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen an den PalästinenserInnen hinter einem Bild von Modernität zu verbergen, das von queerem israelischen Leben geprägt ist. Zitat Ende. Analog zu den Ideen des Homonationalismus werfen die KritikerInnen der israelischen Regierung also vor, mit der Unterstützung der queeren Community von der verheerenden Situation der PalästinenserInnen ablenken zu wollen. Das Argument, dass Israel in der Region das einzige Land ist, in dem LGBTQ-Rechte überhaupt existieren, wird umgedreht. Demnach akzeptiert Israel die Community nur deswegen, um mit dem Finger auf seine Nachbarn und die Palästinenserinnen zeigen und sich selbst im Gegensatz zu ihnen als moderner westlicher Staat präsentieren zu können. Ein in sich antisemitisches Argument, denn dem jüdischen Staat wird unterstellt, aus böser Absicht heraus zum eigenen Vorteil zu handeln. Es geht um eine Verschwörung. Der Einsatz für LGBTQ-Rechte wird zum hinterhältigen Plan, mit dem Außenstehende beeinflusst werden. Dadurch entsteht die bizarre Situation, dass Palästina-AktivistInnen die Tatsache, dass in Gaza und der Westbank Menschenrechte für queere Personen faktisch nicht existieren, als Whataboutism oder gar Rassismus abtun können. Wie der queere Diskurs zum Beispiel in der Jerusalemer Al-Aqsa-Moschee geführt wird, illustriert eine Freitagspredigt von Anfang Juli 2022, die live über YouTube gestreamt wurde. Zitat: Unser muslimisches palästinensisches Volk wird es nicht akzeptieren, dass ein einziger Homosexueller seine Abscheulichkeiten öffentlich verkündet. Unser Volk wird keine Institutionen akzeptieren, die diese Abscheulichkeiten im gesegneten und reinen Land Palästina verteidigen. Wir erklären hiermit, dass wir alle Formen von Homosexualität und Perversion verachten und ablehnen. Zitat Ende. Die antizionistischen Teile der queeren Community schweigen dazu. Auch bei tödlicher Gewalt bleibt es still. Das zeigt der Fall Ahmad Abu Maria. Der 25-jährige schwule Palästinenser aus Hebron lebte 2 Jahre in Tel Aviv und wartete auf die Bearbeitung seines Asylantrags in Kanada. Im Oktober 2022 wurde Ahmad wahrscheinlich entführt. Seine enthauptete Leiche wurde in seiner palästinensischen Heimatstadt gefunden. Ahmads Geschichte wird von queeren AntizionistInnen nicht zum Thema gemacht. BDS würdigt seinen Tod mit keiner Silbe. Das real existierende Leid queerer PalästinenserInnen ist auf Demos und Podiumsdiskussionen der queeren Berliner AntizionistInnen auch weiterhin kein Thema. Abschließend und als Ergänzung der Redaktion 17 Grad wollen wir darauf hinweisen, dass sich mittlerweile im Nachgang zu dem islamistischen Massaker vom 7. Oktober und den beschämenden Reaktionen sich links wähnender Zusammenhänge ein neues queer-feministisches Bündnis, Feminism Unlimited, in Berlin gegründet hat. Inwieweit diese und andere Initiativen den in dieser Sendung beschriebenen antisemitischen Tendenzen in queeren Szenerien etwas Substanzielles entgegensetzen können, wird sich zeigen. Das Bündnis hat sich entschieden gegen antisemitische Tendenzen in queer-feministischen Kreisen ausgesprochen und bei einer Demonstration zum 8. März unter der Losung »Believe Israeli Women« eindeutig Stellung bezogen. Dem Aufruf folgten 10.000 Menschen.